Suchen Sie jemanden? Ja, ich habe einen Termin beim Chefarzt Dr. Jawson um 10 Uhr. Kann ich Ihre Einweisung sehen? Ich bin nicht krank. Das behaupten hier viele Patienten, nicht wahr? Zumindest einige. Ich bin Dr. Hofmann. Reichert, guten Tag. In welcher Angelegenheit kommen Sie zu uns? Mein Freund ist in Ihrer Klinik in Behandlung, seit 2 Wochen. Auf welcher Station? Das weiß ich nicht. Er heißt Markov, Jan Markov. Ah. Unser Genie. Wieso Genie? Kommen Sie mit, Frau Reichert. Ich begleite Sie zum Chef. Danke, das ist nett von Ihnen. Nein, Frau Reichert, es ist nichts Ernstes. Herr Markov ist überarbeitet, etwas angeschlagen. Von einer ernsten Erkrankung kann keine Rede sein. Was ist mit ihm eigentlich los? Ach, er beschäftigt sich zu viel mit sich selbst. Er vergeudet seine Energie an sinnlose Gedankenspielereien. Das machen wir ja alle ab und zu, finden Sie nicht? Das stimmt. Wie wirkte Herr Markov zuletzt auf Sie? Er kam von seiner letzten Dienstreise irgendwie verändert zurück. Sagen Sie, wo war Jan in diesen 4 Wochen? Herr Markov arbeitet an einem medizinischen Forschungsprojekt. Was für ein Projekt ist das? Ich bitte Sie um Verständnis, aber ich darf dazu nichts Näheres sagen. Und Ihre Assistentin sicher auch nicht? Frau Dr. Hofmann kennt dieses Forschungsprojekt gar nicht. Ach so? Immerhin meinte sie, Jan sei ein Genie. Derartige Aussagen dürfen Sie nicht wörtlich nehmen. Sie muss doch wissen, wovon sie spricht. Diese Bemerkung war jedenfalls nicht angebracht. Obwohl Herr Markov gewiss zu erstaunlichen Leistungen fähig ist. Ist Ihnen denn in dieser Richtung gar nichts aufgefallen? Nein. Nun, es ist nichts Neues, dass praktisch jeder in Ausnahmesituationen unglaubliche Dinge zustande bringen kann. Auch ein pathologisch verändertes Gehirn ist zu Wunderleistungen fähig. Ist etwas mit seinem Gehirn? Nein, aber nein. Nein. Frau Reichert, ist Ihnen denn an Herrn Markov wirklich nichts aufgefallen? Tja, es ist schwierig. Jan war schon immer eher verschlossen. Denken Sie gut nach. Ich werde mit gewissen Sachen nicht fertig. Diesmal war er unruhig. Ungeduldig. Er benahm sich sonderbar. Du bist wochenlang weg und meldest dich nicht einmal. Aber Patrizia... Dann kommst du und redest in Kreuzworträtseln. Alles ist ein Staatsgeheimnis, es reicht mir. Ich werde mit gewissen Sachen nicht fertig. Willst du über diese geheimnisvollen Sachen nicht endlich sprechen? Wie kann ich einen Gegenstand, seine Form, mit der Hand erfahren? Lass mich in Ruhe damit. Jan, ich habe jetzt keine Lust, solche bedeutungsträchtigen Gedanken zu verfolgen. Wirklich nicht. Patrizia. Ach, du bist manchmal zum Umbringen. Meine Hand streichelt dich. Diese Bewegung lässt mich deinen Körper erfahren. Ich erfahre dich erst durch diese Bewegung. Und? Was soll das? Das Erleben dessen, was um uns geschieht, braucht auch eine Bewegung. Die der Zeit. Patrizia, meine Zeit fließt nicht. Das Geschehen gelangt zu mir zersetzt in einzelne Ereignisse, die ihren Zusammenhang verlieren. Ich kann das Geschehen erfassen, aber nicht erfühlen. Ich bin im zeitlosen Raum. Du übertreibst. Nein, man hat mich aus meiner Zeit vertrieben. Jan, niemand hat dich aus deiner Zeit vertrieben. Die Zeit ist unerbittlich vorhanden für uns alle. Wir können sie bewusst schöner verbringen. Du wolltest doch mit deiner Hand etwas erfahren, oder nicht? Jan? Wo bist du? Patricia, siehst du draußen etwas Sonderbares? Ach, ich sehe noch gar nichts. Bist du schon lange auf? Es ist wichtig. Fällt dir etwas auf? Nein. Ich bitte dich. Was machst du am Fenster? Meine Augen sind nicht in Ordnung. Weil du immer in deine Papiere starrst, bis spät in die Nacht. Der Himmel ist grün. Ach, der Himmel ist blau. Und du wahrscheinlich auch. Was ist mit dir? Die Blätter an den Bäumen. Die sind doch gelb. Im Juli. Ich finde deine Sprüche nicht mehr witzig. Die Farben sind anders. Die Farben sind nicht anders. Spinnst du oder was? Einmal bleibt die Zeit stehen, dann sind die Farben dran. Komm. Du legst dich ins Bett, machst die Augen zu und schläfst. So, es werde finster. Du hast die Rollladen oben. Ich habe doch keine Halluzinationen. Das vergeht wieder. Ruh dich aus. Bitte. Hören Sie mir überhaupt zu, Frau Reichert? Ja, sicher. Wir können Herrn Markow nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie können uns helfen. Das meinen Sie ernst? Ich durfte ihn bisher nicht einmal sehen. Er wird an einigen Tagen unser Klinikum verlassen. Dr. Jorsson, was wollen Sie von mir? Nicht viel. Wir müssen über sein Verhalten außerhalb der Klinik Bescheid wissen. Ich soll Jan bespitzeln? Aber nein, nein. Es sind ein paar vorbeugende Maßnahmen in seinem eigenen Interesse. Dr. Jorsson, mein Privatleben geht Sie nichts an. Guten Tag. Jan. Können wir den Test fortsetzen? Oder sind Sie zu müde? Nein, ich bin nicht müde. Ich wette, dass Sie heute mindestens einen Fehler machen. Machen wir weiter. Gut. Sie sahen eben ein Referenzbild mit 10 Gesichtern. Ich projiziere jetzt eine Folge von 10 Bildern mit jeweils 80 Gesichtern. Ihre Aufgabe ist es... Ich weiß schon. Fangen wir an. Ich habe die Anweisung, den Testablauf immer zu erklären. Also, wenn Sie unter den 800 Personen Gesichter aus dem Referenzbild erkennen, merken Sie sich die Zeile und die Spalte. Alles klar? Sie wissen genau, dass ich Ihren blöden Test fehlerlos schaffe. Es ist nicht mein blöder Test. Ich habe mir den nicht ausgedacht. Wozu machen wir diesen Kram? Schon zum dritten Mal. Ich habe meine Aufgaben zu erledigen. Ich weiß weder, woher Sie kommen, noch was man eigentlich mit Ihnen vorhat. Das soll ich Ihnen glauben? Das müsste Ihr Wundergehirn doch wissen. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Sie wissen genau, was da gespielt wird. Sie sind aus dem gleichen Nest wie diese Vogelscheuche Jorsson. Ich mache hier meinen Job. Ich habe keine Fragen zu stellen. Auch wenn mich Ihre Fähigkeiten faszinieren. Verzeihen Sie, Nicole. Ich wünschte mir etwas von der Leichtigkeit, mit der Sie diese unlösbaren Aufgaben bewältigen. Ja. Wer sind Sie eigentlich? Machen wir weiter? Ja. Wir machen weiter. Achtung. Die ersten 80 Personen. Wollen Sie die Trefferpositionen gleich oder alle am Schluss? Gleich. Zeile 4, Spalte 3, Gesicht Nummer 9. Zeile 7, Spalte 1, Gesicht Nummer 2. Ach, Störe ich gerade? Ja, Sie stören gerade. Wie lange brauchen Sie denn noch? 10 Minuten. Herr Markov soll dann zu mir kommen. Wollen Sie das Referenzbild noch einmal sehen? Nein. Zeile 1, Spalte 1, Gesicht Nummer 3. Zeile 5, Spalte 7, Gesicht Nummer 8. Zeile 6, Spalte 1, Gesicht Nummer 3. Kommen Sie rein, Herr Markov. Setzen Sie sich. Bitte. Danke. Sie haben von Ihren Fähigkeiten niemandem erzählt? Nein. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Gut. Wie fühlen Sie sich? Die Zeit scheint stillzustehen. Jede Sekunde dauert eine Ewigkeit. Ah, so schlimm wird es wohl nicht sein. Ihre Testresultate sind erstaunlich. Phänomenal. Sie sind in Topform. Bis auf diese gestörte Farbwahrnehmung. Hatten Sie ähnliche Störungen schon früher? Nein, das wissen Sie doch. Ich werde wohl noch fragen dürfen. Was ist mit meiner Therapie? Wir müssen abwarten, bis Sie... Bis ich durchgedreht bin. Herr Markov, beruhigen Sie sich. Ich will die Zeit empfinden wie alle anderen Menschen. Dieser Stillstand ist unerträglich. In der Neurologie hat man bei Markov nichts gefunden. Sein Zustand macht mir Sorgen. Sehen Sie eine Möglichkeit, ihm zu helfen? Wir werden Herrn Markov nach Hause entlassen. Ach so? Ja, in einigen Tagen. Wie Sie meinen. Warten Sie. Sie kennen doch seine Freundin, Frau... wie heißt sie doch? Patricia Reichert. Ja, sprechen Sie mit ihr. Versuchen Sie, ihr Vertrauen zu gewinnen. Wissen Sie, wir müssen Markov im Auge behalten. Wir brauchen Informationen über seinen Umgang, über sein Privatleben. Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe. Sie bekamen von der Frau Reichert bereits einen Korb, nicht wahr? Einen gewaltigen, ja. Wieso wissen Sie das? Das spürt man. Ist das so lustig? Unlängst haben Sie gemeint, ich solle mich um die Nebensachen nicht kümmern. Markovs Privatleben ist keine Nebensache. Wo war Markov während seiner letzten Dienstreise? Es liegt nicht in meiner Kompetenz, darüber zu sprechen. Was Sie nicht sagen. Und wie soll ich meine neue Aufgabe ohne Informationen angehen? Jason? Ja, Frau Doktor, können Sie mich bitte allein lassen? Natürlich. Ja, Herr Vorsitzender, der Bericht ist in Ausarbeitung. Eines kann man vorweg sagen. Obwohl es uns nicht gelang, die Regeneration der Gehirnvernetzung anzuregen, würde ich nicht von einem Misserfolg sprechen. Wir haben doch erstaunliche Resultate erzielt. Ja, der Proband überstand den Versuch gut. Ich schließe mich Ihrer Meinung an. Wir dürfen keine Therapie vornehmen, die die unerwarteten Versuchserfolge gefährdet. Ja, natürlich. Wir werden ihn auch nach seiner Entlassung im Auge behalten. Ja. Guten Tag, Frau Reichert. Guten Tag. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, danke. Ihr Wunsch nach einer Aussprache hat mich überrascht. Gehört unser Treffen zum Therapieprogramm des Patienten Markov? Nein. Jan Markov ist eigentlich kein Patient. Sondern? Er ist ein, sagen wir, hochinteressanter Sonderfall. Mit unerklärlichen Fähigkeiten. Ist er ein Eskamoteur, der uns alle an der Nase herumführt? Nein, das ist unmöglich. Bei unseren Tests kann man nicht mogeln. Unlängst meinten Sie, Jan sei ein Genie. Was soll ich davon halten? Wissen Sie, in der Geschichte der Psychiatrie sind einige Fälle von genialen Psychotikern bekannt. Ich denke zum Beispiel an zwei als debil eingestufte Zwillinge, die in den 60er Jahren in den USA lebten. Diese Zwillinge konnten unter anderem auf unerklärliche Weise 10-stellige Primzahlen auswendig nennen. Mühelos. Diese Primzahlen flogen ihnen irgendwie zu. Und dabei konnten diese Genies nicht einmal 8 mal 8 multiplizieren. Und Jan? Tja, seine Fähigkeiten sind in der Tat nicht rationell zu erklären. Er sucht binnen ein paar Sekunden unter 800 Gesichtern die gesuchten 10 Personen fehlerlos heraus. Er strengt sich dabei nicht einmal an. Wie macht er das? Das will ich herausfinden. Frau Reichert, ich möchte mit Ihnen offen sprechen. Das können Sie. Es bleibt unter uns? Selbstverständlich. Ihr Freund wird sehr genau beobachtet. Für eine Person, die bei uns einer normalen Diagnose unterzogen wird, zu genau. Von wem? Von meinem Vorgesetzten, Dr. Jossam. Hat er Sie zu mir geschickt? Ja, er wollte mich überreden. Dieses Gespräch ist sinnlos. Warten Sie. Herr Markov ist in Gefahr. Ich bitte Sie. Es geht um ein geheimes Forschungsprojekt. Das geht mich nichts an. Herr Markov wirkt verstört. Ich befürchte, dass er überstürzt reagiert. Dass er in einer Kurzschlusshandlung schwerwiegende Fehler begeht. Warum interessiert Sie der Fall Markov so besonders? Ich will wissen, was und wer dahinter steckt. Ich sage Ihnen, was Jan mir erzählt hat. Es ist zwar nicht viel, aber vielleicht fangen Sie damit etwas an. Gehen wir lieber in den Schatten. Übrigens, Herr Markov wird in einigen Tagen nach Hause entlassen. Das weiß ich. Es würde ihm gut tun, wenn er unter Leute käme. Warum nicht? Wir werden eine Party geben zur Feier seiner Rückkehr. Zähle bis 1 und 2. Frösche kriechen, Schnecken springen. Ich zähle bis 3 und 4. Vögel schwimmen, Fische fliegen. Ich zähle bis 5 und 6. Spinnen graben, Mäuse weben. Ich zähle bis 7 und 8. Die Birke singt, der Spatz ist stumm. Ich zähle bis 9 und 10. Laufe weg. Die Zeit ist um. Jan? Was machst du hier ohne Licht? Gar nichts. Hast du etwas getrunken? Du bist nicht mehr in der Klapsmühle, wo jeder machen kann, was er will. Wir haben gemeinsam Gäste eingeladen. Streng dich gefälligst an. Mich interessieren die Leute nicht. Ach so. Und was interessiert den Herrn? Der Kosmos, der Urknall? Sind wir alle zu blöd für dich? Patricia, ich habe nicht die Geduld, da zu sitzen und auf das nächste Wort, auf das nächste Ereignis zu warten. Das nächste Ereignis, das dich mit Sicherheit erwartet, ist Geschirrspülen. Kannst du deine Tiefsinnshuberei nicht unterlassen? Wenigstens für einige Stunden, verdammt nochmal. Kriege ich auch etwas Mineralwasser? Warum starrst du das Glas so an? Kommt jetzt eine Ansprache oder was? Sieh her. Meine Finger lassen das volle Glas los. Im ersten Augenblick scheint es in einem unsichtbaren Kraftfeld zu verharren. Als wollte es meine Hand nicht verlassen. Allmählich beginnt es abwärts zu gleiten, wie ein kristallenes Luftschiff. Es neigt sich ein wenig zur Seite, als schöbe es eine Windböe aus der Falllinie. Der obere Glasrand erreicht meine Handkante. Wie ein stummer Schrei wölbt sich das schwerelose Wasser in der Glasmitte auf. Das fallende Glas schwebt auf den Tisch zu. Leicht geneigt taucht es in den scharfen Lichtstrahl der Lampe. Es fällt hinunter, vorbei an der Tischkante. Das Glas versinkt langsam im Schatten. Die letzten Lichtstrahlen durchdringen das schwerelose Wasser, das keine Zeit hat, das enge Gefäß zu verlassen. Was fällt dir ein, mit Gläsern herumzuschmeißen? Herumzuschmeißen? Das Glas schwebte ganz langsam herab. Kommst du wieder mit dem Blödsinn? Blödsinn? Mein Gehirn wurde aus den Angeln gehoben. Versehentlich, aber gründlich. Die hatten keine Ahnung, was bei diesem Versuch herauskommt. Was redest du da? Meine Gehirnwellen wurden im Zyklotron beschleunigt. Dann kam die Interferenz, der Zusammenprall im Gehirn. Mit einem Schlag wurde ich in eine neue Dimension versetzt. Ich war allen überlegen. Allen! Das Hochgefühl dauerte nur ein paar Sekunden. Dann kam dieser schreckliche Stillstand. Seit diesem Versuch lebe ich in meiner eigenen Zeit, abgeschnitten von der Welt. In einem Zustand, der schmerzt. Der schmerzt, hörst du? Was für ein Versuch soll das gewesen sein? Gyoson glaubte, dass man die Bildung von Ersatzvernetzungen im Gehirn künstlich hervorrufen kann, durch die Interferenz mit stark beschleunigten Gehirnwellen. Wozu soll sowas gut sein? Zur Behandlung von Gehirnverletzungen. Du hättest mit mir reden sollen. Vorher. Vergiss alles, was ich dir gesagt habe. Nein, so geht's nicht weiter. Du lässt dich ordentlich behandeln. Gut, dass Sie schon da sind. Guten Tag, Frau Reichert. Was ist los? Also, gestern hatten wir einen heftigen Streit. Jan wird immer sonderbarer. Er erzählt Dinge, die nicht stimmen können. Was zum Beispiel? Man habe seine Gehirnwellen beschleunigt. Wie bitte? Ich verstehe sowas nicht. Seine Gehirnströme sollen in einem Beschleuniger irgendwie manipuliert worden sein. Frau Reichert, erzählen Sie mir alles, was gestern geschehen ist. Eins nach dem anderen. Gleich. Ich zeige Ihnen etwas. Ich habe seine Aufzeichnungen mitgenommen. Oh, ja, kennen Sie. Er schmiert eine ganze Menge Papier voll. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Gekritzel etwas anfangen können. Ich glaube, wir sollten seine Hirngespinste nicht so ernst nehmen. Das sind keine Hirngespinste. Jan? Sind Sie da? Jan! Hier bin ich. Kommen Sie schnell. Hat man Sie beschattet? Beschattet mich? Nein. Warum wollten Sie mich hier auf einem abgelegenen Parkplatz treffen? Zu spät. Hier sind wir ungestört. Jan, wahrscheinlich habe ich eine Erklärung für Ihren Zustand. Sie haben meine Diagnose erstellt? Es ist nur eine Hypothese, die ich Ihnen erläutern will. Wir müssen offen miteinander reden. Ich bin zur Geheimhaltung verpflichtet. Ich versichere Ihnen, dass alles unter uns bleibt. Ich sehe keinen Grund, gegen die Auflagen zu verstoßen. Also, ich erläutere Ihnen zunächst meine Hypothese. Sie können dann meine Fragen beantworten oder nicht. Gut. Dann fangen Sie an. Wir kennen unser Gehirn relativ gut. Trotzdem wissen wir nicht, wo unser Ich-Bewusstsein lokalisiert ist. Es ist irgendwo in uns. Das ist nichts Neues zur Sache. Ich behaupte, dass dieses Ich-Bewusstsein Sie gewissermaßen verlassen hat. Meinen Sie damit, ich wäre von allen guten Geistern verlassen? Das sind Sie nicht die Erste, die das behauptet. Ich meine es ernst. Ihr Bewusstsein entfernt sich von Ihrem Gehirn. Unvorstellbar schnell. Ist das alles? Jan, Ihr Bewusstsein, Ihr Ich-Bewusstsein wurde von Ihrem Gehirn getrennt und ins Unbekannte katapultiert. Es bewegt sich rasend schnell, mit einer Geschwindigkeit, die mit der des Lichtes vergleichbar sein muss. Das meinen Sie ernst? Hören Sie gut zu. Sie erleben den Alltag wie in Zeitlupe. Die Diskrepanz zwischen Ihrem und unserem Zeitgefühl könnte man in Analogie mit Einsteins Relativitätstheorie erklären. Ihr Bewusstsein bewegt sich sehr schnell. Gemäß Einstein läuft die am fliegenden Objekt gemessene Zeit, verglichen mit einem ruhenden Referenzobjekt, sprich unserer Erde, langsamer ab. Eine irdische Minute nimmt Ihr Bewusstsein wie eine Stunde wahr. Ihr dahinrasendes Ich-Bewusstsein lebt in einer verlangsamten Zeit. Und wie wollen Sie meine Fähigkeiten erklären? Ihr auf der Erde ruhendes Gehirn kann von Ihrem Bewusstsein bis an die Grenze der tatsächlichen Leistungsfähigkeit ausgesteuert werden. Weil Ihr Bewusstsein dazu viel Zeit hat. So viel, dass eine optimale Gehirnkoordination erreicht wird und Ihre Denkleistung phänomenal erscheint. Wenn die Fluggeschwindigkeit meines Bewusstseins an die des Lichtes herankäme, käme meine Zeit zum Stillstand. Ich müsste ohne Zeit leben. Ein Wesen ohne Zeit. Jan, dem ist aber nicht so. Noch nicht. Aber was ist mit den Farben? Warum sehe ich sie anders? Ich sehe darin die Rotverschiebung. Ihr wegfliegendes Bewusstsein nimmt das gesamte Lichtspektrum gleichmäßig verschoben wahr. Es ist wie bei einer fremden Galaxis, die sich von unserer Milchstraße entfernt. Das von der Galaxis ausgestrahlte Lichtspektrum sehen wir aufgrund des Doppler-Effektes in den langwelligen, roten Bereich verschoben. Ihre Augen sehen den Himmel blau, aber Ihr wegfliegendes Bewusstsein meint, es sei grün. Also Rotverschiebung. Erreichte mein Bewusstsein die Lichtgeschwindigkeit, so käme meine Zeit zum Stillstand. Und kein Licht könnte mich mehr erreichen. Ich wäre dann blind und ohne Zeit. Jan, das sind Spekulationen. Es sind alles Spekulationen. Sagen Sie, wie soll mein herumfliegendes Bewusstsein mit diesem Gehirn, das sich nach wie vor in diesem Schädel befindet, kommunizieren? Das weiß ich nicht. Vor ein paar hundert Jahren wusste man auch nicht, dass es elektromagnetische Wellen gibt, die irgendwann zu einer Informationsübertragung genutzt werden. Also, ich bin das erste Beispiel für einen Gehirnfunk, der das Ich-Bewusstsein mit dem Gehirn verbindet? Eigentlich ja. Jetzt sind Sie an der Reihe. Haben Sie mit Patricia gesprochen? Ja. Ausführlich? Vermutlich sagte sie mir alles. Bevor ich anfange, Hand drauf, dass Sie schweigen. Sind Sie altmodisch? Sie haben ganz kalte Hände. Warten Sie, ich gebe Ihnen Ihre Jacke. Das ist nicht nötig. Doch. Meine Geschichte ist länger, als Sie denken. Ja? haben mich gesucht. Ja, ja. Sagen Sie, konnten Sie mit Frau Reichardt sprechen? Ich hab's versucht. Sie lehnte die Mitarbeit ab. Tatsächlich? Ja. Dr. Hofmann, ich habe eine Überraschung für Sie. Eine Überraschung? Oh, Sie wirken verlegen. Haben Sie Angst? Ich wüsste nicht, warum. Was soll diese Frage? Oh, eigentlich nichts. Es ist an der Zeit, dass ich Ihnen etwas zeige. Kommen Sie. Wo sind wir? Das ist unser Versuchszentrum. Ich zeige Ihnen unsere Zyklotronanlage. Wir führen hier klinische Versuche durch, bei denen neuartige Therapien erprobt werden. Das ist sicher interessant, aber ich habe mit den neuen Technologien nichts zu tun. Warum führen Sie gerade mich hierher? Sie haben mein volles Vertrauen. Sie werden an den nächsten Versuchen teilnehmen. Sehen Sie, das ist die Gehirnabtastvorrichtung. Diese Box ist die Schnittstelle zum Zyklotron. Und hier sehen Sie die zerebrale Monitoreinheit. Übrigens, hier wurde Herr Markov behandelt. Wollen Sie die Liege nicht ausprobieren? Sie ist sehr bequem. Wenn Sie meinen... Sie kommen mit Herrn Markov gut aus? Ja, er war bei den Tests sehr kooperativ. Ich meine... Vertraut er Ihnen alles an? Warum sollte er? Nun, er ist einsam. Sehr einsam. Haben Sie ein Verhältnis mit ihm? Also, erlauben Sie. Er fühlt sich verlassen, ausgesetzt, auf eine einsame Insel verschlagen, wo er unter Primitiven leben muss. Die Primitiven sind wir. Er ist uns weit überlegen. Er ahnt schon, was es hinterm Horizont für wunderbare Kontinente gibt. Sie geben ihm keine Ruhe. Bis er sie erobert hat. Wollen Sie ihm folgen? Wohin? Sie meinen, ob ich mich der gleichen Behandlung unterziehen will? Wer von uns Normalsterblichen sonst könnte ihn begleiten? Hm? Können wir gehen? Aber selbstverständlich, ja. Diese wunderbaren Kontinente gibt es tatsächlich. Glauben Sie mir. Jan, kommst du? Grüner wird's nicht mehr. Soll ich dich über die Straße führen? Nein. Der beißende Staub. Ich muss die Augen schließen. Für Sekundenbruchteile, die ewig dauern. Wie tonnenschwere Panzer fallen die Augenlider zu. Mein Blickfeld verengt sich. Es wird dunkel. Das beunruhigende Geräusch eines herannahenden Fahrzeugs. Kläglicher Zustand der Machtlosigkeit. Wie schnell kann ich die Augen aufmachen? Wie viel Kraft ich dazu benötige? Die Absicht, eine Bewegung durchzuführen. Die Vorbereitung der Muskelanspannung, bis endlich das Auge aufgeht. Bis sich endlich der Kopf zu drehen beginnt, bis das Gedachte in einer schwerfälligen Bewegung nachvollzogen ist, bis man in der Lage ist, einen Laut von sich zu geben. Jan, worauf wartest du? Jedes ausgesprochene Wort ist bereits verwittert und verbraucht. Ich gehe schon. Jason? Oh, diese Hypothese hat eine Mitarbeiterin ausgearbeitet, Herr Vorsitzender. Ach so. Ja, meiner Meinung nach könnte das Abdriften seines Bewusstseins die Nebenwirkungen durchaus erklären. Die Farbverschiebung soll auf den Doppler-Effekt zurückzuführen sein. Ja, das Licht wird verschoben zum roten Bereich hin. Wie bei Himmelskörpern, die sich im Laufe der Weltallexpansion von der Erde entfernen. Ja, Sie haben es richtig verstanden. Die von Markov empfundene Zeitdehnung soll mit Einsteins Relativitätstheorie erklärbar sein. Markovs Bewusstsein befindet sich in einem anderen Raum-Zeit-Koordinatensystem, das sich rasch im Weltall bewegt. Damit entsteht ein beträchtlicher Unterschied im Zeitablauf. Was Markov wie etliche Minuten empfindet, dauert für uns einige Sekunden. Die Signalübertragung zwischen seinem Gehirn und dem Bewusstsein ist völlig rätselhaft. Eben, die Klärung ist äußerst wichtig. Daher schlage ich vor, dass auf keinen Fall eine Therapie vorgenommen wird. Markovs Zustand muss unverändert bleiben. Noch etwas, wenn Markov etwas zustößt, haben wir keine andere Versuchsperson zur Verfügung. Daher müssen weitere Personen dem gleichen Verfahren ausgesetzt werden. Die Behandlungsmethode ist reproduzierbar. Ja, sicher. Ich verspreche mir auch viel von der weiteren Arbeit. Wir stehen unter Umständen vor einer neuen wissenschaftlichen Disziplin. Ich dachte an den Begriff Psychokinematik. Was wir noch vor einigen Monaten das Markovsche Phänomen nannten, könnte sich zu einer bahnbrechenden Methode zur Steigerung der Denkleistung entwickeln. Dr. Jorson, ich bestehe auf einer Therapie. Herr Markov, wir müssen abwarten, bis sich ein Ansatzpunkt für eine präzise Behandlung herausgebildet hat. Sonst könnten wir Ihnen eher schaden. Ich werde mich an ein anderes Institut wenden. Das werden Sie nicht tun. Ich habe die Anweisung, die Projektgeheimhaltung mit allen Mitteln sicherzustellen. Und vergessen Sie eines nicht. Sie haben sich freiwillig gemeldet. Sie wissen nicht, was Sie tun. Und ob ich das weiß. Mit der Psychokinematik eröffnen sich völlig neue Perspektiven. Sie machen aus ahnungslosen Menschen Krüppel. Das ist alles. Dr. Hoffmann, kommen Sie zu mir. Sie sind nicht der Einzige, der mit einer Zeitveränderung, mit der Bestimmung von Raum und Zeit kämpfen muss. Bei uns sind Patienten, die jeden Morgen ihren Platz in der Welt suchen. Die müssen um ihre Identität kämpfen, jeden Tag. Ja, bitte? Herr Markov kommt zur wöchentlichen Kontrolluntersuchung. Wollen wir gehen? Bist du gut nach Hause gekommen? Ja. Der Regen war scheußlich. Bei uns draußen war alles im Nebel. Du hast glänzende Augen. Bist du verkühlt? Nein. Das ist von der Klimaanlage. Du hast kalte Hände und heiße Wangen. Nicht hier, Jan. Komm, wir gehen zu mir. Wie fühlst du dich? Scheußlich. Wie eingekeilt zwischen den Zeiten. Alle Menschen leben seit Jahrtausenden mit einer gemeinsamen Zeit. Bis auf dich. Du bist der Einzige, der mit einer fremden Zeit leben muss. Deine Uhr geht anders. Ich will, dass du nicht allein bleibst. Was meinst du damit? Ich will zu dir. In deine Zeit. Aber das darfst du nicht. Vor 2 Jahren hatten wir hier einen sonderbaren Fall der Parkinson'schen Krankheit. Eine Patientin lebte in ihrer eigenen Zeit. Sie schien den ganzen Tag absolut bewegungslos zu sitzen. Ihre Hand verharrte einige Zentimeter vom Knie entfernt. Gegen Mittag befand sich die Hand in der Brusthöhe. Wieder einige Stunden später war die Hand an ihrer Brille, wie angefroren. Erst später, als die Behandlung zumindest mäßige Erfolge brachte, erfuhren wir die unglaubliche Wahrheit. Für sie waren es ganz normale Bewegungen. Sie glaubte, mit einer fließend ausgeführten Bewegung nach der Brille zu greifen. Doch sie tat es 20.000 Mal langsamer als gesunde Personen. Die Verzögerung war für die Umwelt unbegreiflich. Nicht aber für diesen schwer geprüften Menschen. Warum erzählst du mir das? Ich will nicht, dass du so ähnlich endest. Es ist nur eine Frage der Zeit. Welcher Zeit auch immer. Und du wirst der Belastung nicht mehr standhalten können. Diese Unmenge an Zeit ist dein Problem. Allein kommst du nicht durch. Diese Versuche sind gefährlich. Willst du deinen Verstand aufs Spiel setzen? Du hast doch deinen Verstand behalten. Du hast einen Vorteil vor allen anderen. Vorteil? Ich habe Glück gehabt. Aber es war Leichtsinn. Sei still. Jan, das ewige Erklären führt zu nichts. Du kannst nicht erwarten, dass ich mich ausschließlich deinen Problemen widme. Das erwarte ich doch nicht. Aber du könntest etwas mehr Einfühlungsvermögen zeigen. Ach so? Und ich soll mich immer mit Halbwahrheiten abspeisen lassen? Bisher hat mir niemand gesagt, was mit dir tatsächlich los ist. Anscheinend kann ich dir meine Situation nicht glaubhaft darstellen. Aber ja, sehr plastisch sogar. Ich habe Verständnis für dich. Tatsächlich. Du musst gar nicht so süffisant lachen. Ich bin ganz einfach zu blöd für dich, oder? Das ist eine bequeme Ausrede, die man immer gebrauchen kann. Ich hab's satt, ewig zu diskutieren. Trinkst du den Tee nicht aus? Nein. Hofmann? Reichert. Was kann ich für Sie tun, Patricia? Ich komme mit Jan nicht zurecht. Ich habe genug. Wie soll ich das verstehen? Er ist nervös, er wird zunehmend aggressiver und ich will nicht warten, bis er in der Zwangsjacke abgeholt wird. Oh, Patricia, Sie übertreiben. Das glaube ich nicht. Für mich ist es gelaufen. Jan braucht doch Ihre Hilfe. Wissen Sie, was er braucht? Einen Analytiker, der ihn gnadenlos zerlegt, durchputzt, ordentlich einschmiert und neu zusammensetzt. Und dann mit einem Tritt ins Leben befördert. Patricia. Sowas dauert mir zu lange. Ich mache Schluss. Ich finde das voreilig. Nicole? Halten Sie mich aus dem Fall Markov heraus. Seien Sie so lieb, ja? Tschüss. Herr Markov, Sie können nicht verlangen, dass unser psychokinematisches Programm eingestellt wird. Weitere Personen dürfen erst dann in die Umwandlung, wenn der Prozess reversibel ist. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Sie bringen mich zuerst in Ihre Zeit zurück. Ja, das kann lange dauern. Aber warum wollen Sie Ihren Vorsprung verlieren? Ich bestehe auf meiner Forderung. Ich nehme an, dass Sie um eine bestimmte Person besorgt sind, nicht wahr? Das geht Sie nichts an. Dr. Hofmann ist nicht nur eine reizende junge Dame, sondern auch eine tüchtige Mitarbeiterin. Ich verstehe Ihr Engagement. Ich verlange, dass Sie Nicole in Ruhe lassen. Es fiele mir nicht im Traum ein, auf Frau Dr. Hofmann Druck auszuüben. Das kann ich Ihnen versprechen. Reichert? Jorsson. Guten Tag, Frau Reichert. Ich wollte an unser Gespräch vor einigen Wochen anknüpfen. Ich will mit dem Fall Markov nichts mehr zu tun haben. Aber Frau Reichert, abgesehen von Ihrer Liaison mit Herrn Markov, hatten Sie mit dem Fall eigentlich nicht viel zu tun. Ich bin nicht verpflichtet, über meine privaten Angelegenheiten zu berichten. Sicher nicht. Aber man soll nichts übers Knie brechen. Sie könnten Herrn Markow näher kommen. Seine Welt stünde Ihnen mit meiner Hilfe offen. Was meinen Sie damit? Die Behandlung ist absolut sicher. Das ist wohl nicht Ihr Ernst. Nun, Frau Reichert, Herr Markow lebte mit Ihnen. Sie bekamen gewiss einiges mit. Eben. Und von den Spinnereien habe ich genug. Endgültig. Frau Reichert, haben Sie vertrauliche Informationen erhalten? Was für Informationen? Herr Markow hat Ihnen sicher einiges erzählt. Sie könnten an vertrauliche Informationen gelangt sein, ohne dass Sie es wissen. Kommen Sie doch bei mir vorbei. Warum? Ich will nicht, dass Sie Schwierigkeiten bekommen. Oh Gott, lassen Sie mich in Ruhe. Die Apparatur ist eingestellt. Es ist soweit. Wie lange dauert die Behandlung? Sie sollten nicht ungeduldig sein. Bald werden Sie Zeit im Überfluss haben. Fangen Sie an. Keine Angst. Es tut überhaupt nicht weh. Nicole, Sie werden bald die wunderbaren Kontinente erblicken. Eigentlich beneide ich Sie. Aber ich bin für Expeditionen dieser Art einfach zu alt. Können wir anfangen? Gleich. Ich muss Sie anschnallen. Die Sensoren sind empfindlich. Ihr Kopf muss mehr nach oben. So ist es richtig. Bleiben Sie ruhig liegen. Entspannen Sie sich. Ich werde Sie jetzt verlassen. Sonst ginge ich mit auf die schöne Reise. Ich zähle bis 1 und 2. Frösche kriechen, Schnecken springen. Ich zähle bis 3 und 4. Vögel schwimmen, Fische fliegen. Ich zähle bis 5 und 6. Spinnen graben, Mäuse weben. Ich zähle bis 7, 8. Die Birke singt, der Spatz ist stumm. Ich zähle bis 9 und 10. Laufe weg. Die Zeit ist um. Laufe weg. Die Zeit ist um. Dr. Josson, wo ist Nicole? Herr Markow, Sie sehen mitgenommen aus. Ist etwas nicht in Ordnung? Beantworten Sie meine Frage. Wo ist sie? Frau Hofmann ist in Ihrer Nähe. Was? Die psychokinematische Umwandlung verlief planmäßig. Sie... Beruhigen Sie sich. Frau Dr. Hofmann ist in Ordnung. Herr Markow, Sie müssen sich damit abfinden, dass Sie Ihre Einzigartigkeit eingebüßt haben. Darum geht es doch nicht. Sie haben Nicole gefährdet. Ich habe auf ausdrücklichen Wunsch von Frau Dr. Hofmann gehandelt. Sie hat zwischen den Zeiten gewählt. Freiwillig. Nicole hat mich gewählt. Dessen bin ich mir nicht so sicher. Wo ist sie? Sie ruht sich aus. In jenem Krankenzimmer, wo auch Sie das erste Mal die neue Welt erblickt haben. Herr Markow. Dr. Jorson, warten Sie. Ich muss Sie sprechen. Frau Reichert, wir werden uns noch sprechen. Aber ich habe jetzt einen dringenden Fall zu behandeln. Ist Jan bei Ihnen? Ist er hier? Herr Markow, ja, er ist bei uns, aber nicht als Patient. Er arbeitet mit uns zusammen. Sein Beitrag ist für uns sehr wertvoll. Er verträgt keine zusätzliche Belastung. Was wollen Sie eigentlich von ihm? Das ist meine Sache. Sie wollten doch mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich will ihn trotzdem sprechen. Er ist weit weg von uns allen. Auch von Ihnen, Frau Reichardt. Wie meinen Sie das? Ich werde verlangt. Entschuldigen Sie mich bitte. Weit weg. Von uns allen? Schläfst du? Nein. Wie fühlst du dich? Gut. Sehr gut sogar. Bin ich wach? Ja, du bist wach. Du spürst doch meine Hand. Es ist so dunkel hier. Machst du den Vorhang auf? Ja. Schmerzen? Nein. Nur so ein dumpfes Gefühl im Kopf. Das vergeht wieder. Willst du etwas trinken? Nein. Ich zähle bis 7, 8. Die Birke singt, der Spatz ist stumm. Ich zähle bis 9 und 10. Laufe weg. Die Zeit ist um. Was sagst du? Nichts. Nichts. Wir werden viel Zeit füreinander haben. Freust du dich? Ja. Alles ist anders. Ich muss mich zurechtfinden, Jan. Lass mich bitte allein. Ruh dich aus. Brauchst du etwas? Nein. Geh bitte. Ich geh schon. Ist wirklich grün. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir Zwischen den Zeiten, Hörspiel von Giri Ort. Die Rollen und ihre Sprecher waren Jan Markow, Wolfram Weniger, Patricia Reichert, Eleonor Holder, Nicole Hofmann, Cornelia Boje, Jorsson, Klaus Beusen und eine Mädchenstimme, Hanna Krauter. Ton und Technik, Andrea Mamitsch und Iris Hartmann. Die Regie führte Andreas Weber-Schäfer.